Soundcheck. Das Thema nach wie vor, Time is on my side, Betrachtungen über die Zeit. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. the time. That's the time. Einer der großen Songs der Band Fear in the Slaughterhouse mit Time to Wonder. Es ist keine Zeit, sich zu wundern, keine Zeit zu weinen. Es ist die Zeit, einfach nur zu fühlen. Mach dir keine Gedanken, das ist einfach die Zeit. Etwas anders die englischen Police mit ihrem Wortspiel. Diesmal keine Zeit, no time, this time. Got down on my hands and knees, got in so far. I became, well, out of it all. I've been waiting through it, don't you know it's up to me. And it won't be long, for it's over my head. And it's the thought of you in my mind that keeps me. Wenn die britischen Tindersticks von Badezeit, Bathtime singen, dann ist sicher kein heißes Bad damit gemeint, sondern typisch schwülstig romantisch, das Bad in Gerüchen und Erinnerungen und natürlich Leidenschaft, und jede Stunde bringt mehr Gefühl hinzu. Typisch Tindersticks. Für andere, wie zum Beispiel die Depeche Mode, ist alles eine Frage der Zeit. We'll be right back. Die Zeit gliedert sich in verschiedene Phasen, wenn 24 Stunden im Spiel sind. Und gerade in der Nachtzeit passieren die Wunder. Die Low Fidelity All-Stars singen in Nighttime von einer Audiopsychose, die sich aus den Lautsprechern auf die Hörer ergießt. Das alles passiert zur Nachtzeit, die wie eine Opiumhöhle stilisiert ist. Und die ist musikalisch sehr, sehr plastisch umgesetzt. Bombers rip across the screen, laying waste to cities' dreams. And what's it all gonna mean when audio psychosis spills from the speaker's cones, and you can hear the music tearing through your bones? 'Cause I'm just a crazy, mixed up kid. Out comes the truth when you take off the lid. And what's it all gonna mean when audio psychosis spills from the speaker's cones, and I can hear the music tear. Gleich Bibel, Faszination, Konzeption, Wahrnehmung, Verzweiflung, Erziehung. Und die Motivation ist, die Uhr anzuhalten, um einen Moment innehalten zu können. Halt die Uhr an. Stop the clock, the Dance Society. time I started thinking on my feet instead of on my back. Now I got time on a fat list. Am Ende gibt es genug Zeit, Zeit für alles. Einer der hoffnungsvollen Songs der britischen The Fall, Time Enough at Last. Einer der größten Songs der amerikanischen Band Semisonic hat auch viel mit Zeit zu tun. Es ist die Situation in der Kneipe, wo geschlossen wird und sich jeder Verbliebene nach einem Zuhause, nach einem Partner sehnt. Es ist die Closing Time, manchmal die Zeit, in der alles neu beginnt. Take me home, take me home, home, home. closing time. This room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time. Every new beginning comes from some other beginning. Ich habe diesen Moment tausende Male erlebt. Mit diesem Satz beginnt der Soundtüftler Endorphin seine Meditation über Zeit, eine Art Phantasialandschaft in einem unbestimmten Zeitkosmos. I live this moment a thousand times. This moment a thousand times. A thousand times. lived this moment a thousand times. A thousand times. Dr. L ist ein Soundtüftler, der sich irgendwo in Paris breit gemacht hat und eine Art experimentellen Techno-Funk praktiziert. Dabei kommen akustische Instrumente, jaulende Gitarren und allerlei elektronisches Spielzeug zum Einsatz. Im folgenden Song sinniert der Daniel Düsentrieb des Sounds über Zeit und lässt sie einfach verstreichen. Time slips away, aber wie? Hier ist Dr. L. Thank you.

Hier wird's richtig finster. Martin Gore, Kopf von Depeche Mode mit einem alten Traditional In My Time of Dying, wo es um die Zeit zum Sterben geht, die Gore dann auch noch entsprechend musikalisch in Szene gesetzt hat. Das war's auch schon fast im Soundcheck, in dem es um Betrachtung zum Thema Zeit ging. Mein Name ist Thomas Elbern und beenden möchte ich diese Sendung mit Tebach und The Hour Zero. Ich sag jetzt schon mal Tschüss. The big step up.